Liebe Genossen, liebe MitkämpferInnen, mein Redebeitrag wird sich vor allem darum richten, dass wir seit September eine rot-rot-grüne Regierung haben, die vorgibt, eine linke Regierung zu sein. Ist sie das? Ist sie eine Regierung für die Beschäftigten und für die Unterdrückten? Wir können sagen, nach einigen Monaten absolut nein. Sie ist eine Regierung, die sogar noch mehr Abschiebungen durchgeführt hat als die Vorgängerregierung, die Große Koalition in Berlin. Und sie ist eine Regierung, die weiterhin Angriffe auf die Beschäftigten führt. Wie zum Beispiel auf die Beschäftigten von Vivantes, die einen Streik hatten, die dafür streiken, dass sie wieder zurückgeführt werden in ihr Mutterkonzern und wo die Klassenjustiz diesen Streik verboten hat. Dieser Streik war natürlich auch ein explizit politischer Streik. Natürlich ging es auch um eine Tarifauseinandersetzung, aber es war in erster Linie ein Streik der Beschäftigten für ihre Interessen. Sie haben gemeinsam mit den Kolleginnen der Charité gestreikt, von der CFM, die auch vor 10 Jahren von der rot-rot-grünen Regierung outgesourced wurden. Was bedeutet dieses Outsourcing? Es bedeutet, dass die Kollegen die gleiche Arbeit für weniger Lohn bekommen. Eine zentrale Forderung deshalb, die wir auch als Internationalistinnen, als Klassenkämpferinnen unterstützen müssen, ist die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir bei den lokalen Arbeitskämpfen dabei sind, sie unterstützen mit einer internationalistischen Perspektive, dass wir zeigen, dass die Arbeiter in Klasse 1 ist, dass wir nur gemeinsam erfolgreich kämpfen können. Eines möchte ich dazu auch noch sagen. Es gab vor ein paar Wochen auch den Streik bei dem Flughafen, wo das Bodenpersonal gestreikt hat. Dieser Streik richtete sich natürlich gegen miese Arbeitsbedingungen, gegen schlechte Bezahlung. Der lokale Gewerkschaftssekretär hat dabei etwas erzählt, was sehr symptomatisch ist für uns Internationalistinnen. Die AfD wollte diesen Streik besuchen und diesen Streik instrumentalisieren. Natürlich konnte die Gewerkschaft dann sagen, okay, ihr könnt kommen, aber ihr seid nur dabei, könnt ein Foto machen mit allen Beschäftigten, auch mit den migrantischen Beschäftigten. Sie können natürlich gerne dieses Foto machen. Und der AfD-Typ konnte dann natürlich nichts mehr machen. Er war dann perplex, er kam nicht mehr. Das bedeutet vor allem eins. Das bedeutet, dass die Arbeiterklasse international ist, nur internationalistisch und gemeinsam gewinnen kann. Und dass wir die lokalen Arbeitskämpfe bei Vivantes, beim Botanischen Garten, bei der CFM unterstützen müssen und dabei für die internationale Solidarität aller Arbeiter hineintreten müssen.